Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich war lange Kontaktlinsenträger und vor 2 Jahren wurde mir verboten, Kontaktlinsen zu tragen von der Augenärztin. Und ich habe mich mit der Brille nie angefreundet. Ich hatte -6,5 ungefähr und das schon seit über 20 Jahren. Seit ich 7 oder 8 bin, muss ich Brille tragen. Deshalb war mir das jetzt irgendwann zu viel. Man muss ganz klar sagen, es ist eine persönliche Entscheidung. Ist mir die Brille zuwider? Ja, dann denke ich über eine Operation nach. Ist sie mir nicht zuwider? Ja, dann brauche ich da auch nicht drüber nachdenken. Ich wollte gerade sowas sagen wie mein Held oder irgend sowas. Ich bin so froh. Mein Held. So möchte die junge Frau gern ihren Augenarzt titulieren. Denn nach fast 7 Jahren Brille und dem Verbot, Kontaktlinsen zu tragen, hat Augenarzt und Laserspezialist Joachim Köhler sie endlich von den lästigen Sehhilfen befreit. Christiane Stüb sieht wieder ohne Brille scharf. Der Eingriff ist kaum 24 Stunden her. Jetzt erkennt sie auf der Tafel vor sich bereits jeden Buchstaben. So wie es für einen normalsichtigen Menschen ganz selbstverständlich ist. Lesen, was auf dem Schild steht, erkennen, welche Zeichen, Grafiken und Bilder sich vor der eigenen Nase befinden. Wer nie eine Brille tragen musste, wird dieses Gefühl wahrscheinlich nur schwer nachvollziehen können, sagt Christiane Stübs. Hätte ich gewusst, wie es danach ist. Aber ich habe vorher gesagt, das sagt jeder. Jeder hat vorher Angst und jeder sagt danach, boah, wenn ich gewusst hätte. Aber Augen sind ja auch so ein Horror-Thema. Besonderer Teil. Zahlreiche Augenärzte und Laserzentren bieten in Deutschland Augenlaseroperationen an. Auf Plakaten, im Internet oder in Zeitschriften werben sie mit Versprechen wie unabhängig von Brille und Kontaktlinsen oder Augenlaser statt Brille. Inzwischen lassen sich denn auch in Deutschland jährlich mehr als 100.000 Kurz- und Weitsichtige ihre Augen lasern, Tendenz stark steigend. Neben zahlreichen privaten Kliniken bieten auch Universitätskliniken und öffentliche Krankenhäuser die Laser-OPs zusätzlich zu ihren sonstigen Behandlungen an. Ich glaube, nach 2 Stunden war ich wieder draußen. Ja, so insgesamt? So immer so 90 Minuten bis 180 Minuten Vorbereitung und die Tablette, bis die wirkt, weil die Patienten sollen ein bisschen vegetativ runterkommen. Die kriegen so ein, man nennt das psychovegetative Entkopplung, ja, dass man entspannt ist. Im Fachjargon der Medizin heißt die Disziplin übrigens refraktive Chirurgie. Refraktiv leitet sich von dem Begriff Refraktion ab, der aus dem Lateinischen stammt und brechen bzw. zurückbrechen bedeutet. In der Augenheilkunde wird damit der Wert der fehlenden Brechkraft eines Auges beschrieben. Also wie hoch die optische Korrektur sein muss, damit ein Auge scharf sieht. Das gängige Verfahren wird LASIK genannt. Gelasert wird bei der Korrektur die äußere Schicht des Auges, die Hornhaut. Diese Methode eignet sich besonders für Personen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmungen innerhalb bestimmter Grenzbereiche lassen sich mit dem Laser gut korrigieren. Die Brille kann nach dem Eingriff meist erst einmal ad acta gelegt werden. Die vielleicht in Bilderrahmen? Ich weiß es nicht. Nee, ich werfe sie nicht weg. Wer allerdings 45 Jahre oder älter ist und feststellt, dass er nun zum Lesen eine Brille benötigt, dem kann der Lasereingriff am Auge nicht helfen. Ein wichtiger Punkt, denn viele Menschen kommen mit der Erwartung in die Praxis, künftig nie wieder eine Brille tragen zu müssen, betont Joachim Köhler vom Laserzentrum am Gendarmenmarkt in Berlin. Aber eine Laseroperation erspart nicht die Lesebrille im Alter. Die Alterssichtigkeit ist keine Fehlsichtigkeit, sondern wie der Name schon sagt, ein Alterungsprozess, weil die Linse im Auge immer starrer wird und immer weniger dem Akkommodationsbedarf nachkommen kann. Bei Kurz- oder Weitsichtigkeit sowie einer Hornhautverkrümmung handelt es sich dagegen um einen echten Sehfehler. Verursacht wird er durch die Form des Augapfels. Sie ist nicht bei allen Menschen gleich. Bei einem zu kurzen Augapfel ist die Linse nicht weit genug von der Netzhaut entfernt. Der Nahbereich wird dadurch undeutlich. Man ist also weitsichtig. Bei einer Kurzsichtigkeit ist es genau umgekehrt. Diese in Anführungszeichen falsche Brechkraft der Augenlinse lässt sich über die Korrektur der Hornhaut wieder anpassen, sagt Daniel Koog, Augenarzt am Zentrum für refraktive Chirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Allerdings nur innerhalb eines bestimmten Dioptriebereichs. Das sind ja meistens junge Patienten mit nicht so extremen Fehlsichtigkeiten. Also von extrem und nicht extrem reden wir hier ganz konkret. Kurzsichtigkeiten bis minus 8 oder im Extremfall minus 10 und Weitsichtigkeiten bis plus 3, im Extremfall plus 4 Dioptrie und Hornhautverkrümmung bis 5 bzw. 6 Dioptrie, die man mit einem Laserverfahren an der Hornhaut korrigieren kann, problemlos. Diese Werte hat die Kommission für refraktive Chirurgie festgelegt. Dabei handelt es sich um ein ärztliches Gremium, das der Berufsverband der Augenärzte und der Deutschen Gesellschaft für Augenheilkunde ins Leben gerufen haben. Grundsätzlich müssen die Augen gesund sein. Rheumatische Erkrankungen sind zum Beispiel ein Ausschlusskriterium, aber auch Schwangerschaft, Diabetes oder eine akute Bindehautentzündung sprechen gegen den Eingriff. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Dicke der Hornhaut, da der Laser Teile davon abträgt. Werden mehr als 20% der Gesamtdicke der Hornhaut entfernt, wirkt sich das nämlich auf die Genauigkeit des Verfahrens aus und damit auf das Sehvermögen des Patienten nach der Operation. Außerdem ist die Hornhaut auch für die Stabilität des Auges wichtig. Sie hält den optischen Apparat gewissermaßen in Form. Eine geläserte Hornhaut, egal wie fehlsichtig der Patient war, muss am Ende der OP mindestens 250 Mikron Gewebe übrig behalten. Das ist sozusagen die unterste Grenze. Das heißt, bezogen auf ihre Fehlsichtigkeit, muss ihre Hornhaut dick genug sein, dass ich das einhalten kann. Für den 26-jährigen Leiter eines Supermarktes, nennen wir ihn Emil Berger, ist es gleich soweit. Er liegt im Vorbereitungsraum zur Operation. Durch die große Glastür kann er verschwommen beobachten, wie der Arzt und die OP-Schwester bereits einem anderen Patienten die Augen lasern. Die Zeit auf der Uhr im OP kann er mit seiner Fehlsichtigkeit aber nicht erkennen. Normalerweise trage ich Kontaktlinsen. Und bin dann die letzten 2 Wochen, weil ich ja dann nicht mehr tragen durfte, quasi blind durch die Gegend gelaufen. Der Anästhesist Dr. Behrendt beginnt damit, in die Augen des Patienten eine Lösung zu tropfen. Sie betäubt die Augenoberfläche, die in wenigen Minuten operiert werden soll. Brennen die noch? Nö. So, das war jetzt Jod. Okay. Wenn das jetzt nicht gut betäubt gewesen wäre, dann. Spätestens dann hätten sie jetzt geschrien. Ne? Das ist immer so. So der Test. Der Test, ob auch alles schön alles klar. Betäubt ist. Noch 20 Minuten, dann wird auch Emil Berger die Zeit auf der Uhr im OP problemlos lesen können. Der Anästhesist erklärt noch einmal, was den Patienten nun gleich erwartet, was wichtig ist und wie er sich am besten verhalten sollte. Dann müssen Sie, wenn Sie da drüben liegen, unter dem Lasergerät gucken. Sie schauen da nach oben und sehen einen roten Punkt. Die ganze Zeit. Es gibt einen kurzen Moment, da verschwindet dieser rote Punkt mal. Dann gibt es auch eine Zeit, wo Sie dann plötzlich mal den Punkt weniger sehen. Dann sehen Sie mehr einen roten Nebel. Das ist alles völlig normal. Da müssen Sie sich überhaupt keine Gedanken machen. Ein klein wenig aufgeregt ist der Patient schon. Doch zunächst muss er sich nur flach auf die große Liege im OP legen. Der Kopf kommt etwas tiefer in eine weiche Mulde, damit er ihn nicht bewegt. Das Gesicht wird mit einer sterilen, dünnen Folie bedeckt. Nur ein Auge ist jetzt noch zu sehen. Das rechte, denn rechts wird immer zuerst operiert, später folgt das linke Auge. Der Laser surrt, im OP ist es laut. Arzt und Schwester sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Auge wird zunächst mit einer speziellen Klammer, einem Lidhalter, offen gehalten. Da liegt so ein Lidsperre, denn die Patienten können ja nicht die ganze Zeit das Auge offen halten. Und darum setzen wir hier diesen Lidsperre ein. Dann brauchen die Patienten sich da gar keine Gedanken drüber machen, muss ich jetzt blinzeln oder nicht. Das ist dann ganz praktisch. Die Schnittstelle oberhalb der Pupille wird markiert. Dann drückt ein kleines, scheibenartiges Instrument die Augenoberfläche platt und ein spezieller Laser beginnt, eine hauchdünne Lamelle ins Auge zu schneiden. Dieses dünne Hautstückchen, auch Flap genannt, löst der Operateur nun vorsichtig vom Auge und klappt es wie einen Deckel zur Seite. Es ist die oberste Schicht der Augenhornhaut. Der Arzt schaut dabei ständig durch ein Mikroskop. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Seine Assistentin kann jeden Schritt auf dem großen Bildschirm im OP verfolgen. Sie suchen sich in der großen roten blinkenden Wolke einen Punkt, auf den Sie sich konzentrieren. So, das Lasern dauert nur 19 Sekunden. Der Laser ist ziemlich laut, erschrecken Sie mich, aber es tut kein bisschen weh. Und wir legen los. Wie die Hornhaut am besten modelliert wird, hat der Computer zuvor berechnet. Die Strahlenbündel des Lasers lösen jetzt an bestimmten Stellen die Kollagenverbindungen auf der Hornhaut auf, ohne das umliegende Gewebe durch Erhitzen zu beschädigen. Die einzelnen Lichtimpulse dauern nur ein Hundertmillionstel einer Sekunde. Je nach Patient ist der Laser zwischen 10 und 30 Sekunden pro Auge im Einsatz. Endspurt, die letzten 7 Sekunden. Die zurückgeklappte Lamelle, der kleine grüne Flap, wird noch auf das Auge geklappt, glatt gestrichen und Augentropfen drauf. Es kommt immer die Frage, wächst dieser Flap auch wirklich wieder richtig an? Oder baumelt er da wie ein Vorhang? Und das ist natürlich Quatsch. Natürlich wächst der richtig an. Es dauert einfach nur etwas länger, weil die Hornhaut träges Gewebe ist und nicht wie unsere normale Haut, die durchblutet ist, heilt. Die Hornhaut ist ja nicht durchblutet, sonst könnte sie nicht klar sein. Die heilt biochemisch, indem sie Kollagenfibrillen bildet, die sich dann dreidimensional vernetzen. Und der Flap heilt von außen nach innen so in Art eines zufrierenden Sees zu. Und das ist nach 3-4 Monaten abgeschlossen. Das zweite Auge ist auch bereits gelasert. Nach gerade mal 15 Minuten darf Emil Berger schon wieder aufstehen. Er war die ganze Zeit über wach. Die erste Frage des Operationsteams an ihn lautet: Herr Berger, wie spät ist es? Ein Blick auf die große Uhr. Er kann sie lesen. Es ist 12.40 Uhr. Brille ade. Seit den 1990er Jahren werden Augenlaseroperationen bei uns praktisch routinemäßig durchgeführt. Erste Versuche, fehlsichtige Augen mit dem Laser zu korrigieren, gab es schon Mitte der 80er Jahre. Die erste Operation wurde von einem Augenarzt in Italien durchgeführt. Seitdem ist viel verbessert worden und heute ist die Methode, mit dem Laser die Hornhaut zu glätten, etabliert. In Europa und den USA gehört sie inzwischen gewissermaßen zum Lifestyle und hat weltweit Millionen von Menschen zu einem neuen Sehgefühl verholfen. Und es ist nicht nur das in der Augenheilkunde am häufigsten durchgeführte operative Verfahren, sondern überhaupt in der Gesamtmedizin weltweit mit gleichzeitig der geringsten Komplikationsrate. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen, denn jede OP-Technik ist nur so gut wie der Operateur, der sie ausführt. Ja. Joachim Köhler operiert seit vielen Jahren Fehlsichtigkeiten mit dem Laser. Er kennt die Entwicklung dieses Fachbereichs und die Diskussionen darüber. Köhler gehört zu den Ärzten in Deutschland, die mehrere tausend Eingriffe im Jahr durchführen. Außerdem ist er als Gutachter bei der Zulassung und Prüfung von Laserzentren tätig. Der Bundesverband der deutschen Augenoperateure hat 2006 eine TÜV-Zertifizierung für Laserzentren in Deutschland eingeführt. Denn die Probleme, über die immer wieder im Zusammenhang mit Augenlaseroperationen berichtet wird, sind sehr real. Alles, was Sie im Internet lesen können über die LASIK, die schlimmen Dinge, die passieren, sind wahr. Und da steht so einiges. Zum Beispiel über Menschen, die nach einer Laser-OP über Schmerzen klagen, plötzlich Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung von Helligkeit haben oder unter trockenen Augen leiden. Oder über Patienten, die nach einem Lasereingriff nachts nur noch verschwommen sehen oder beim Autofahren in der Dunkelheit durch Lichtblitze irritiert werden und sich deshalb nachts auch nicht mehr ans Steuer setzen können. Im Extremfall kann sogar die Hornhaut des Auges durch den Eingriff so weit geschädigt sein, dass eine Transplantation notwendig ist. Kommt es zu solchen Komplikationen nach einem Eingriff, wurde in vielen Fällen die Voruntersuchung nicht sorgfältig genug durchgeführt. Dazu zählen unter anderem die Messung der Hornhaut, des Augeninnendrucks, der Pupille, das Testen der Blendempfindlichkeit und des Augapfels sowie die genaue Überprüfung der Sehschärfe und Wahrnehmung. Alle diese Untersuchungen sind ein absolutes Muss vor dem Eingriff, sagt Augenarzt Daniel Koch von der LMU in München. Unterzogen werden sollten nur Augen, die ansonsten gesund sind. Weil wenn Sie ein Auge haben, was ein Problem hat, beispielsweise an der Hornhaut, und Sie lasern dann, dann wecken Sie einen schlafenden Hund. Und nicht jeder Patient ist für einen refraktiven chirurgischen Eingriff geeignet. Und die Probleme, die entstehen nach der OP, nach dem Verfahren, die Patienten unglücklich sind, weil irgendwas schiefgegangen ist, die Probleme entstehen meistens nicht während der OP durch eine intraoperative Komplikation. Die gibt es natürlich ganz selten auch, aber das ist so bezifferbar gering. Die Probleme entstehen in der Regel präoperativ in der Selektion, wir sagen immer Indikationsstellung, und in dieser Vorbereitungsphase vor der OP, die ist das Entscheidende. Doch, und hier liegt vielleicht ein Grund für viele Probleme. Augenlasern kann jeder Augenarzt, der über die notwendigen Geräte verfügt und einen Laserkurs besucht hat. Denn die refraktive Chirurgie gehört nicht zum allgemeinen Ausbildungskatalog eines Augenarztes. Die Kommission für refraktive Chirurgie legt die Grenzwerte fest, bis zu denen Fehlsichtigkeiten korrigiert werden dürfen. Sie prüft darüber hinaus auch die Qualität der Laserzentren. Darunter fallen Beratung, Voruntersuchungen, technische Ausstattung. Für den einzelnen Operateur genügen als Qualifikationsnachweis aber schon 10 Lasereingriffe am Auge, um offiziell behandeln zu dürfen. Das ist zu wenig, findet Joachim Köhler. So stark die Kontrolle auf der einen Seite ist, so leicht kann man aber wiederum in Deutschland als Arzt die Möglichkeit bekommen, eine LASIK-OP zu machen. Ähnlich ist es mit der Liposuktion, das können Sie auch in Wochenendkursen lernen. Egal, ob Sie Urologe sind, Zahnarzt, Gynäkologe, was auch immer. Das ist ein schmaler Grat zwischen Ethik und Moneymaking. Geld ist in der Tat ein wichtiger Faktor, denn bezahlt wird der Eingriff von den Patienten. Die Krankenkassen ersetzen hier keine Kosten. Egal ob weitsichtig, kurzsichtig oder Hornhautverkrümmung, solange auch eine Brille oder Kontaktlinsen im Prinzip ausreichend wären, muss der Patient in die eigene Tasche greifen. Denn der Eingriff mit dem Augenlaser zählt zu den kosmetischen Operationen. Das heißt, er ist medizinisch nicht notwendig. Warum allerdings dieselbe OP in einer Klinik 2.000, in einer anderen aber 5.000 Euro kostet, darüber wundert sich so mancher Patient. Im Ausland gibt es oft noch günstigere Angebote. Ein wichtiger Punkt: Viele Patienten wissen nicht, dass ich nicht einfach sagen kann, so, ich führe jetzt die OP aus und dafür verlange ich den Preis X. Das verbietet mir das Medizinrecht. Sondern jede kosmetische Operation muss dann in Anlehnung an die Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet werden. Das bedeutet aber wieder für den Patienten, dass eigentlich tatsächlich der Preis der Operation Ausdruck für die Qualität ist, die er bekommt. Sprich, sowohl die Apparative als auch was sonst an Handwerklichem eingesetzt wird. Das bedeutet nicht automatisch, dass teuer auch immer gut ist, aber bei erstaunlich günstigen Angeboten sollte man Technik und Qualität der Laserklinik sehr genau unter die Lupe nehmen. So lässt sich die Lamelle, also der kleine Flap von der Hornhaut, zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Methoden lösen. Zwei Verfahren mit unterschiedlich hohen Risiken und unterschiedlich hohen Kosten. Einmal mechanisch mit einer sehr feinen Klinge, einem sogenannten Mikrokeratom, oder mit einem speziellen Laser, dem Femtosekundenlaser. Dieser spezielle Laser schneidet nicht mehr mechanisch, sondern durchtrennt die oberste Schicht des Auges berührungsfrei und gilt deshalb als besonders sicher. Das Mikrokeratom ist ein Präzisionsinstrument und hat einfach systemimmanente Komplikationen, die selbst der beste Operateur nicht ausschließen kann. Jetzt kann man fragen natürlich, warum macht nicht jeder Femto? Ein Keratom kriege ich schon für 30.000 Euro, ein Femto-Laser kostet 500.000. Schätzungsweise 70% aller Lasereingriffe in Deutschland werden aktuell mit dem Mikrokeratom durchgeführt, sagt Augenarzt und Gutachter Joachim Köhler. Was Patienten berücksichtigen sollten: Der Lasereingriff verändert die Form der Hornhaut und kann nicht rückgängig gemacht werden. Je größer die Fehlsichtigkeit ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen. Die von der Kommission für refraktive Chirurgie angegebenen Werte von minus 8 Dioptrien bei Kurzsichtigkeit und plus 4 bei Weitsichtigkeit definieren hier klar die Grenzen. Das betont auch Augenarzt Holger Bull, Operateur im Laserzentrum am Gendarmenmarkt in Berlin. 25-30% der Patienten kommen nicht für eine LASIK in Frage und da haben wir halt andere Methoden. Gerade ältere Patienten, die sagen, sie möchten auch die Lesebrille noch loswerden, da haben wir mit der LASIK ja keine wirklichen Optionen dafür. Die Alternative für diese Patienten heißt Linsenoperation. Also die Implantation einer Kunststofflinse in das Auge. Für ältere Menschen und Menschen mit einer sehr hohen Fehlsichtigkeit eine Möglichkeit. Die Brille wird dabei sozusagen direkt ins Auge operiert. Grundsätzlich sind bei einer derartigen Linsenoperation zwei Vorgehensweisen möglich. Entweder wird eine zusätzliche Linse in das Auge operiert oder die Linse im Auge wird gegen eine Kunstlinse getauscht, also vollständig ersetzt. Augenarzt Holger Bull. Man saugt ja die eigene Linse ab und ersetzt sie dann durch eine Kunststofflinse, erhält dabei aber den Kapselsack, also die Hülle der eigenen Linse. Und in diese Hülle kommt die neue, besser zum Auge passende Linse rein. Die Linsen sind aus Acryl. Der Eingriff ist eine Art vorgezogene graue Staroperation. Trübt sich die Linse im Alter ein, wird dasselbe Verfahren angewendet, das hier gegen hohe Fehlsichtigkeiten eingesetzt wird. Ein erprobtes Standardverfahren also. Doch auch hier gilt: Technik und Erfahrung des Operateurs sind die beiden entscheidenden Faktoren.